Im sowjetisch besetzten Sektor Berlins ist es heute zu großen Massendemonstrationen der Arbeiter gekommen, die vor den Regierungsgebäuden in der Wilhelm- und Leipziger Straße ihren Höhepunkt fanden. Die Arbeiter forderten die Herabsetzung der Normen, die Aufhebung des entsprechenden Ministerratsbeschlusses, eine 40-prozentige Senkung der HO-Preise und verlangten Ulbricht oder Grotewohl zu sprechen. Es kam dann zu Protesten gegen die Politik der SED-Regierung überhaupt. Der Rücktritt der Regierung wurde verlangt. Freie Wahlen seien das Gebot der Stunde. Eine Delegation der Demonstranten kam zum RIAS. Sie berichtete über den Ablauf der Ereignisse und bat den RIAS, ihre Forderungen zu notieren. Die Delegation hätte sich, wie sie betonte, nicht an den RIAS gewendet, wenn sich Grotewohl oder Ulbricht der Forderung der Demonstranten entsprechend zu einer Diskussion zur Verfügung gestellt hätten. Die Delegation bestand aus zwei Arbeitern von der Stalinallee und einer Angestellten. Sie erklärte, nach dem Anwachsen des Demonstrationszuges würde kein Zweifel darüber bestehen, dass die Forderungen, die am heutigen frühen Nachmittag erhoben wurden, von der Arbeiterschaft Ostberlins und darüber hinaus von der Bevölkerung geteilt werden. Wenn die Forderungen bis morgen früh nicht erfüllt würden, sei damit zu rechnen, dass auch morgen die Arbeit ruht. Inzwischen hat das Politbüro der SED dem Ministerrat und dem FDGB empfohlen, den Beschluss vom 28. Mai zu überprüfen, der eine generelle Normerhöhung um 10% vorschlägt.